Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Sie sagten: O Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen.